damit sie weggetrieben werden, und für sie wird es immerwährende Strafe geben. Yesterday, mit Swatem ist ein Boben der Autor, zu dem er sie nun nebenmaste.